Bleib bei mir, bleib bei mir, du, und liebe mich noch einmal. Bleib bei mir, bleib bei mir, du, nichts ist wie du, du bist genial. Lass uns entfliehen, entfliehen in diese Nacht. Liebe mich, auf dass es Spaß uns macht. Bleib bei mir, bleib bei mir, du. Und liebe mich noch einmal. Und nirgends sonst wirst du je hingehen und auch nicht ich. Und keine sonst will ich hier sehen. Ich versuch es auch nicht. Packen wir's an, köcheln wir's eine Zeit. Versuchen wir's, schauen wir, ob es geht. Bleib bei mir, bleib bei mir, du. Und liebe mich noch einmal. Lass uns entfliehen in diese Nacht. Liebe mich, auf dass es Spaß uns macht. Bleib bei mir, bleib bei mir, du. Und liebe mich noch einmal. Und nirgends sonst wirst du je hingehen. Und keine sonst will ich hier sehen. Bleib bei mir, bleib bei mir, du.